Camel Toe Gang, ich trink 1 Liter Macker. Ich bin ein Motherfucker, drip wie 3 Liter Wasser. Du bleibst ein kleiner Sucker, ich komm an mit nem Panzer und lass schneien wie der Sandmann, es geht zurück zum Anfang. Camel Toe Gang, ich trink 1 Liter Macker. Ich bin ein Motherfucker, drip wie 3 Liter Wasser. Du bleibst ein kleiner Sucker, ich komm an mit nem Panzer und lass schneien wie der Sandmann, es geht zurück zum Anfang. Ich trink 1 Liter Macca, 2 Seal in der Woche. Ich hab Drip wie ne Robbe und trag schwarz wie ne Nonne. Ich verschiff 1 Tonne, an mein Gürtel ist die Glock. Und in Socken stecken Rocks, trag kein Anzug, doch bin Boss. Deine Freundin wird gesmashed, so wie Like-Buttons. Du kannst einpacken, ich köpf 3 Flaschen. Ich will Iced-Out-Schmuck und ein drauf machen. Ich muss aufpassen, weil das LKA ist überall. Ich mach 1 Überfall. Code Wort Camel Toe, Chaos wie im Hühnerstall. Du wirst einfach mitgenommen, keiner hat es mitbekommen. Und die Kasse wird gesprengt, so wie im Libanon. Nächster wie Super Mario, Rapper, das ist nur ne Casio. Der Devil ist bei dem Radio, scheiß mal auf dein Cardio. Killer City, Babylon, Digga, das ist Vans Flow. Rollenden Bände, bin einfach Rap Sensei. Klapp zu Hollywood, mir schmeckt die Molly gut. Sind wie Dr. Pepper, der ist ein Rapper. Wir gehen viral wie Influencer, gehen zum Jubiler. 40 Racks, gib uns was, Young Talk kommt auf dem Bass. Ihr seid Rekeeper wie Couture, Digga, beschrieben Book of Ra. Gib mal die Blade to Vado, du seist ein Duke Ho. Eiskalt Gorbatschow und Fire Molotov. Nimm deine Zähne Zahnfee, besser als alle in HD. Bei dir nur 4K in Videos, bei mir 4K in Casinos. Du weißt, dass ich ein Camel ist und du weißt, dass du dran bist. Digga, Camel Toe Gang kommt und bleibt, das bleibt, damit man unsere Lines im Volksmund schreibt. Young Camel! Camel Toe Gang, ich trink 1 Liter Macca. Ich bin ein Motherfucker, drip wie 3 Liter Wasser. Du bleibst ein kleiner Sucker, ich komm an mit nem Panzer und lass schneien wie der Sandmann, es geht zurück zum Anfang. Camel Toe Gang, ich trink 1 Liter Macca. Ich bin ein Motherfucker, drip wie 3 Liter Wasser. Du bleibst ein kleiner Sucker, ich komm an mit nem Panzer und lass schneien wie der Sandmann, es geht zurück zum Anfang.